ich kenn dich nicht, ich liebe dich und kenn dich nicht, weiß nichts von dir und fühle nur, du gehörst zu mir. Was liegt daran, ob wir bekannt, was liegt daran, denn bist du auch im fernen Land, träum ich doch von dir. Ich sing für dich ein liebes Lied und glaub dich zu sehen, bis dann der Traum in nichts zergeht und ich muss gestehen. Ich kenn dich nicht, ich liebe dich und kenn dich nicht, weiß nichts von dir und fühle nur, du gehörst zu mir. Zärtlich klingt ein Lied und jeder Montag leise du plaudert aus, was ich nicht hören will. Doch in mir ein Feld kann drängen, lässt mir keine Ruhe, bricht mein Widerstreben, macht mich still. Und du kommst zu mir, bin ich mehr allein, ist es nur ein Traum, kann's Wirklichkeit sein? Vergebens, lass mir auf dich lieb einmal nur ein Echo Antwort gib. Ich kenn dich nicht, ich liebe dich und kenn dich nicht, weiß nichts von dir und fühle nur, du gehörst zu mir. Was liegt daran, ob mir bekannt, was liegt daran, denn bist du auch im fernen Land, mein Gott. Ich hör dein kleines liebes Lied und auf dich zu sehen, bis dann der Traum in mich vergeht und ich muss gestehen. Ich weiß nicht von dir und fühle nur, du gehörst.